بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn eine Frau vor Sonnenaufgang im Ramadan von ihrer Periode rein wird, dann sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass sie diesen Tag schon anfangen, also die Absicht fassen kann zu fasten und damit sozusagen anfängt zu fasten, auch wenn sie sich erst nach dem Sonnenaufgang waschen kann. Und diesen Tag kann sie dann fasten und muss dann das Fajr-Gebet nachholen nach dem Sonnenaufgang, inshallah. Und wenn im Ramadan eine Frau vor dem Sonnenuntergang rein wird, also vor Maghrib rein wird, dann muss sie diesen Tag nicht fasten und sie muss sich auch nicht davor enthalten. Sie kann ganz normal essen und trinken, aber sie sollte das nicht vor den Leuten tun. Und wenn sie kann, soll sie Dhuhr und Asr beten. Das ist die Mehrheit der Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Manche sagen, sie muss nur Asr beten. Auf jeden Fall betet sie ihre Gebete und holt dann das Fasten nach. Also umgekehrt, wie es am Anfang ist, dass sie am Anfang, wenn sie vor Sonnenaufgang rein wird, dann fastet sie schon und betet dann später nach, weil es einfach die Zeit zu kurz ist, das Fajr-Gebet zu beten und sich reinzumachen. Und bei Sonnenuntergang betet sie und holt dann das Fasten nach. Wallahu alam, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.